Besonders erfreulich war mir die Quelle. Denn wenn auch die Kajüte der Hispaniola ein leicht zu verteidigender Posten war, da wir über reichliche Waffen und Munition verfügten, genug zu essen und ausgezeichnete Weine hatten, so war doch eins übersehen worden. Wir hatten kein Wasser. Gerade als ich hierüber nachdachte, gellte über die ganze Insel hin der Todesschrei eines Menschen. Für mich war dies nichts Neues. Ich habe unter seiner königlichen Hoheit dem Herzog von Cumberland gedient und bin selber bei Fontenay verwundet worden, aber als ich diesen Schrei hörte, da stand mir das Herz still. Jim Hawkins ist hin, war mein erster Gedanke. Es ist etwas wert, ein alter Soldat gewesen zu sein, aber es ist noch mehr wert, ein Arzt zu sein. Da ist keine Zeit, lange zu fackeln. Und so war ich sofort entschlossen, lief, ohne eine Sekunde zu verlieren, wieder an den Strand hinunter und sprang in die Jolle. Zum Glück war Hunter ein guter Ruderer. Das Boot flog nur so durch das Wasser und lag gleich darauf neben der Hispaniola, und im Nu war ich auf Deck des Schoners. Natürlich waren alle ganz erschüttert. Der Squire hatte sich hingesetzt, so weiß wie ein Bettlaken. Er dachte an das Ungemach, das er über uns gebracht hatte, die gute Seele. Und einem von den 6 Leuten auf dem Vorderdeck war wohl nicht viel besser zumute. »Da ist einer«, sagte Captain Smollett, indem er mit einem Kopfnicken uns den Mann bezeichnete, »dem so etwas noch neu ist. Er fiel beinahe in Ohnmacht, Doktor, als er den Schrei hörte. Wir brauchen den Mann nur noch mal anzuflippen und er kommt zu uns herüber, da bin ich sicher.« Ich setzte dem Kapitän meinen Plan auseinander und wir verabredeten alle Einzelheiten der Ausführung. Den alten Redruth stellten wir in dem schmalen Gang zwischen der Kajüte und dem Vorderdeck auf und gaben ihm 3 oder 4 geladene Musketen sowie zu seinem Schutz eine Matratze. Hunter brachte das Boot unter die Heckpforte und Joyce und ich machten uns sofort an die Arbeit, es mit Pulversäckchen, Musketen, Pökelfleischtonnen, Zwiebacksäcken, einem Fässchen Cognac und meinem unschätzbaren Medizinkasten zu beladen. Mittlerweile blieben der Squire und der Kapitän auf Deck, und der Letztere rief den Schaluppmeister an, der den Befehl über die anderen Meuterer hatte. »Hör mal, Hans«, sagte er, »wir sind hier 2, jeder mit einem paar Pistolen. Wenn irgendeiner von euch 6 ein Signal gibt, gleichgültig welches, der ist ein toter Mann.« Sie bekamen keinen kleinen Schreck. Nachdem sie sich einen Augenblick beraten hatten, sprangen sie alle miteinander die Leiter in den vorderen Schiffsraum hinunter. Ohne Zweifel glaubten sie, sie könnten uns auf diesem Wege in den Rücken kommen. Als sie aber sahen, dass Redruth in dem schmalen Gang auf sie wartete, kehrten sie sofort um und gleich darauf tauchte wieder ein Kopf aus der Luke auf. »Kopf weg, du Hund!« schrie der Kapitän. Der Kopf duckte sofort wieder unter und wir hörten eine ganze Zeit lang nichts mehr von diesen 6 nicht eben tapferen Matrosen. Inzwischen hatten wir unsere Sachen kunterbunt in die Jolle hineingeworfen und das Boot so schwer beladen, wie wir es wagen durften. Joyce und ich stiegen durch die Sternpfortluke ins Boot und ruderten wieder, so schnell wir konnten, nach dem Strande. Diese 2. Fahrt brachte die beiden Wachtposten in den Gigs in große Aufregung. Der Lilla Bulero verstummte wieder, und kurz bevor wir an der kleinen Landzunge sie außer Sicht verloren, sprang einer von ihnen an Land und verschwand.